Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer Podcast. Dieses Mal im Angebot die Kritik zu James Bond Spectre. Zum zweiten Mal schwingt sich nun Sam Mendes in den Regiestuhl für einen James Bond Film. Und nun mittlerweile zum vierten Mal schwingt sich Daniel Craig in den Smoking des werten Hauptdarstellers, des britischen Agenten James Bond. Mit von der Partie sind mittlerweile auch zum zweiten Mal Ralph Fiennes als M, Ben Whishaw als Q und in einigen Nebenrollen auch gängige Charaktere wie Naomi Harris als Moneypenny. Dieses Mal neu von der Partie oder eben als neue Gespielinnen, sage ich mal, die James-Bond-Girls werden diesmal verkörpert von Lea Seydoux und von Monica Bellucci. Bei Monica Bellucci hat es mich sehr gewundert, dass sie erst jetzt als ein Bond-Girl entdeckt wird. Diese Frau war schon immer sehr attraktiv und wunderschön und erst jetzt ist sie ein Bond-Girl. Da klingt irgendwas total falsch oder irgendwie nicht so ganz richtig. Als allererstes müssen wir mal zu den Vorteilen kommen, die Spectre auf jeden Fall für sich gewinnen kann. Dieser Film ist wunderschön gefilmt, keine Frage, sehr professionell, alles technisch auf dem neuesten Level, auf dem höchsten Stand. Skyfall wurde noch von Roger Deakins gedreht als Kameramann, mit der beste Kameramann, der aktuell arbeitet. Aber dieses Mal war Roger Deakins nicht mit an Bord, aber optisch braucht sich Spectre überhaupt nicht hinter Skyfall zu verstecken. Heute von heute mal heißt, ist der werte Herr, der dieses Mal hinter der Kamera stand und gedreht hat. Dieser Mann oder dieser Name sagt jetzt vielen vielleicht nicht so viel, aber ein paar Beispiele, was der Mann in letzter Zeit so gedreht hat oder eben den Kameramann gemacht hat, war Interstellar von Christopher Nolan und auch Her von Spike Jones. Also ein paar sehr hochkarätige und auch visuell vor allem interessante Filme. Und eben auch hier bei Spectre macht er einen sehr, sehr guten Job. Also es ist ein sehr, sehr schöner Film. Das sieht man gleich in der allerersten Szene. Das ist eine lange Planszene, in der wie bei Birdman ähnlich ein paar Schnitte versteckt sind, die wirklich sehr, sehr toll und schön gemacht ist und opulent inszeniert ist. In dieser Eröffnung wird auch gleich der nächste Pluspunkt dieses Films natürlich auch klar, was bei Bond oft so ist. Es sind wirklich schöne Locations, schöne Sets vor allem. Also die Eröffnungsszene des Films ist das Fest der Toten in Mexiko. Und das ist wirklich wunderschön. Und gleich darauf folgt ein weiterer schöner kleiner Pluspunkt, ist das Opening zu diesem Bond dieses Mal. Das Bond-Lied ist diesmal nicht ganz so toll, also ist natürlich schwer mit Adele Skyfall vom letzten Mal mitzuhalten, was einige als mit das beste Bond-Lied aller Zeiten bisher bezeichnet haben. Und dem nachzukommen ist natürlich nicht so ganz leicht, also das muss man fairerweise mal sagen. Der Song ist in Ordnung, aber ist jetzt nicht ganz so toll wie Skyfall. Aber das Opening selber ist wirklich wieder sehr, sehr schön gestaltet und designt und das möchte ich an der Stelle auch mal herausheben, weil das auch nicht selbstverständlich ist. Klar ist Bond ein bisschen bekannt dafür, dass sie außergewöhnliche Opening-Sequenzen haben, aber sie sind nicht immer so toll. Skyfall hatte ein sehr, sehr schönes Opening, ist auch vom selben Macher in diesem Fall, aber gerade der Teil davor, Quantum Trost, war etwas einschläfernd oder nicht besonders originell. Da war eine kleine Idee da und die hat man dann einfach 4 Minuten durchgezogen. Das ist bei Spectre wieder gar nicht der Fall. Das ist optisch sehr, sehr schön gemacht, alles am Anfang. Und ist auch mit einer der Höhepunkte. Diese Eröffnungsszene, diese erste Action-Szene im Mexico City und eben dann das Opening. An sich hat der Film natürlich auch andere gute Action-Szenen zu bieten. Das ist Bond. Und Gott sei Dank hat auch hier Sam Mendes die Hand drauf oder hat mit seinem Kameramann tolle Action-Szenen ausgearbeitet. Es ist teils dieses Mal. Es sind nicht alle super toll. Aber um jetzt nicht spoilermäßig zu werden, einfach mal 2 ganz grobe Umschreibungen. Eine Helikopterszene eröffnet diesen Film und auch später kommt eine Kampfszene in einem Zug. Und diese beiden Szenen sind sehr, sehr toll, durchgeplant, gut gefilmt. Man hat zu jedem Zeitpunkt einen Überblick, wer der Protagonisten und der Antagonisten wo sich befindet und was genau passiert. Also man hat sich hier nochmal endgültig von Quantum Trost differenziert, wo alles so zerschnitten wurde, dass man gar nicht mehr kapiert hat, was genau passiert und wer gerade überhaupt wen verfolgt oder was auch immer. Also sehr, sehr schön und gut inszeniert. Aber manche Action-Szenen sind nicht ganz so spannend an sich einfach. Das liegt nicht unbedingt an dem Schnitt, sondern eher vielleicht an der Kamera oder auch an sich der Idee der Szene. Also eine klassische Verfolgungsjagd gibt es in diesem Film, die aber eher ein bisschen einschläfernd ist. Und so gibt es auch ein paar andere Action-Szenen, die nicht so richtig irgendwas neu erfinden. Aber das ist nicht mal so schlimm. Aber sie sind einfach ein bisschen arg standardisiert von Punkt A bis Punkt B. Und zum Beispiel, wenn ich eine Autojagd quer durch eine Stadt habe, dann ist das Spannende daran ja zum Beispiel die Umgebung, eben enge Gassen oder Gegenverkehr. Und das lässt man hier zum Beispiel komplett raus, diese beiden Elemente im Grunde. Und das ist irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar, warum man etwas, was eine Autojagdszene immer automatisch ein bisschen spannender macht, wieso man das hier einfach komplett rauslässt und nicht mit der Umgebung spielt. Aber wieder ein klarer Vorteil dieses Films ist auf jeden Fall die Besetzung, die ich vorher schon genannt habe. Hier muss man nur noch erwähnen, den Bond-Bösewicht Christoph Waltz, was jetzt kein großes Geheimnis oder so vorneweg war, dass Christoph Waltz der Bond-Bösewicht dieses Mal ist. Einer seiner Handlanger wird von Dave Bautista gespielt, ein Ex-Wrestler, den einige vielleicht aus Guardians of the Galaxy als Drax den Destroyer kennen. Auch hier ist er eher wortkarg und es ist jetzt sicher kein Riesenschauspieler, aber er hat eine gute physische Präsenz und deswegen auch hier gutes Casting als mal wieder einen Bond-Handlanger, Bond-Bösewicht-Handlanger, der so richtig ja, in Erscheinung tritt und physisch eine ganz schöne Präsenz bietet im Vergleich zu Bond natürlich dann. Christoph Waltz als Haupt-Nemesis in diesem Film ist gut besetzt. Christoph Waltz hat uns schon oft gezeigt, dass er ein guter Bösewicht sein kann. Das prominente Beispiel ist natürlich Inglourious Basterds, wo er den Nazi Hans Landa spielt. Manche mögen seine Art, diese Rollen zu spielen, irgendwie ja, eintönig nennen, weil er irgendwie eine bestimmte Art und Weise hat, sowas zu spielen. Aber er spielt an sich einfach so. Das ist seine Art zu spielen und ich finde es auch überhaupt nicht schlecht oder so. Er hat einfach ein bestimmtes Schema oder eine bestimmte Art und Weise, wie er seine Rollen darbietet. Also Christoph Waltz ist gut besetzt als Bösewicht in diesem Film. Ein letzter großer Pluspunkt ist dieses Mal, dass Spectre die anderen Bond-Filme aus der Daniel Craig-Ära bisher mal ein bisschen zusammenbringt und ein bisschen verbindet und die anderen Dinge und Ereignisse aus den anderen Filmen tatsächlich im selben Universum irgendwie passiert sind. Also man sieht wirklich direkt, dass hier derselbe Regisseur wie beim letzten Teil anwesend ist, denn er nimmt seinen eigenen Vorgänger definitiv als einen Referenzpunkt. Also ob es jetzt ein zerstörtes Gebäude ist aus dem letzten Teil, was immer noch da ist. Oder eben auch in Bezug an sich zum letzten Bösewicht oder solche Dinge. Das gibt es hier auf jeden Fall und auch ein bisschen auf die anderen Daniel Craig-Teile. Also wenn ihr Spectre in den nächsten Wochen erst guckt, weil ihr eben ein bisschen abwartet, bis der Hype vorbei ist und die Massen vorbeigezogen sind im Kino, dann würde ich empfehlen, euch auf jeden Fall nochmal die alten Daniel Craig-Bond-Teile anzugucken, weil es einfach ein netter Touch dazu ist, wenn man die anderen Bond-Teile gesehen hat und Sachen wiedererkennt. Also man merkt, dass man hier jetzt das erste Mal die Bond-Filme ein bisschen verbinden will, abseits, was man natürlich damals schon bei Casino Royale und Quantum Trost gemacht hat. Damit kommen wir aber leider auch zu einem weiteren negativen Punkt des Films, und zwar sind diese Bezüge in der Bond-Saga jetzt irgendwie ganz nett, die man eingebaut hat, aber man weiß nicht so genau, wann man damit aufhören muss. Also der Film nutzt das ein bisschen zu viel, und am Anfang sind das so kleine Elemente, die dann irgendwie sehr nett sind für jemanden, der die anderen Teile gesehen hat. Und dann wird es irgendwann immer offensichtlicher, sodass man sagt, okay, und jetzt wollen wir auch, dass jeder letzte Zuschauer kapiert, dass wir uns auf irgendwas aus einem anderen Bond-Teil beziehen. Und das ist ein bisschen schade, weil es ein bisschen zu sehr mit dem Hammer auf dem Kopf ist. An sich ist die größte Schwäche dieses Films von Spectre eben nicht technisch gesehen die Kamera oder der Regisseur oder die Schauspieler. Hier passen alle eigentlich ganz gut hin, da wo sie sind. Einzige große Schwachstelle ist das Drehbuch. Und das hat mich selber sehr gewundert im Nachhinein, weil ich danach geguckt habe. Und die Leute, die dieses Drehbuch zusammen verfasst haben für diesen Film, das sind dieselben Leute wie schon bei Skyfall und teilweise eben auch bei älteren Bond-Teilen. Nun mal ins Detail, was ich meine, wenn ich sage, das Drehbuch ist irgendwie ein bisschen die Schwachstelle dieses Films. Und warum ist, hängt das nicht mit dem Regisseur zusammen? Wie gesagt, der Film ist toll geführt und die Schauspieler bieten einiges gut dar. Aber zum Beispiel Nummer 1, was bei diesem Skript nicht so richtig funktioniert ist, der Bösewicht. Christoph Waltz spielt das gut und die Figur wird auch gut aufgebaut. Eine ganze Zeit lang in dem Film. Und es ist in dem Fall gar nicht schlecht, den Bond-Bösewicht etwas später kennenzulernen, weil er dadurch wirklich beeindruckender sein soll. Und Waltz kommt damit auch klar mit diesem Aufbauschen seiner Figur. Aber dann nutzt man den Bond-Bösewicht einfach zu wenig letzten Endes. Und es ist der längste Bond-Film, den es bis jetzt gibt. Und gefühlt ist in diesen 2,5 Stunden Christoph Waltz als Bond-Bösewicht vielleicht 20 Minuten. Also es ist wahrscheinlich länger, aber es kommt einem sehr, sehr, sehr kurz vor. Und ich verstehe nicht, warum. Also warum man das nicht ein bisschen umgelagert hat und dieses über das Drehbuch nochmal drüber gegangen ist und gemerkt hat, dass man da mehr Konfrontation braucht mit dem Bösen. Also zum Beispiel, was auch mit dem Bond-Bösewicht zusammenhängt, ist auch, dass man die persönliche Bindung, wie es absolut in der Standard-Plotline dieses Films vorab beschrieben wurde und auch im Trailer erwähnt wird, der Bösewicht hat diesmal eine etwas persönlichere Beziehung zu Bond. Und das wird zwar etabliert, aber es wird dann gar nicht genutzt und das ist sehr schade. Und der Bösewicht ist auch im Vergleich zu den anderen Daniel Craig-Gegnern, die wir bis jetzt hatten, ist Christoph Waltz' Figur irgendwie ein bisschen platter und ein bisschen klischeehafter an manchen Stellen und auch so klassisch James Bond Bösewicht unlogisch an manchen Stellen. Also, das war ein bisschen schade, dass er an manchen Stellen sich überhaupt nicht logisch verhält oder auf tatsächliche Umgebungsdinge eingeht, sondern wenn man diesen Film dann nochmal anguckt und weiß, was der Plan von jemandem ist und der dann keinen Sinn macht, dann ist das irgendwie ein bisschen schade. Und was an sich noch die letzte Schwäche des Drehbuchs hauptsächlich ist, ist, dass der Film eben etwas zu lang ist. Also es gibt einfach Szenen, die es hier nicht braucht. Ich bin kein Mensch, der ein Problem mit langen Filmen hat. Eben Sachen wie Interstellar haben mich sehr unterhalten und ich finde, das ist ein Film, der die Länge auch gebraucht hat. Spectre braucht sie leider nicht. Er dauert 2,5 Stunden. Man könnte hier mit Sicherheit locker 15 bis 20 Minuten ohne Probleme rausschneiden und wahrscheinlich noch mehr, wenn man ein bisschen das Ganze umgeschrieben hätte. Also es gibt einfach Szenen, die dann nirgends hinführen und auch nie gebraucht wurden für irgendwas. Also es gibt sogar Logiklücken im Skript, meiner Meinung nach. Da werden Dinge etabliert oder technische Hilfsmittel, die dann hinterher gar keine Bedeutung haben. Wo ich mich dann frage, wofür haben wir jetzt diese Szene dann gehabt und wofür wird dem Zuschauer dann irgendwas erklärt, was dann gar keine Bedeutung oder Sinn am Ende hat. Was außer den Logiklücken leider hier auch zurückkehrt aus den deutlich älteren Bond-Teilen, sind die Gadgets. Also ohne konkret zu sagen, was genau vor sich geht, Bond bekommt in diesem Teil wieder ein paar Gadgets. Und das wundert mich wieder, weil es eben dasselbe kreative Team hinter diesem Teil ist wie bei Skyfall. Und wer sich an Skyfall noch ein bisschen erinnert, gibt es eine Szene, wo Q ganz klar zu Bond sagt, ja, also Sie kriegen jetzt diese Pistole von mir und Bond fragt ihn, ja, gibt es nichts Ausgefalleneres? Und Q meint nur, ja, meinen Sie sowas wie explodierende Kugelschreiber? Nein, sowas machen wir nicht mehr. Das war eine kleine Anspielung auf die alten, etwas albernen Bond-Teile. Aber damit hat man sich ja gleichzeitig davon auch ein bisschen distanziert und gesagt, nein, wir halten das Ganze, soweit es eben für einen Bond-Film möglich ist, ein bisschen mehr in der Realität. In diesem Film überwerfen das dieselben Schreiber und derselbe Regisseur und dieselben Leute alles wieder über den Haufen und nehmen doch wieder die Gadgets mit rein. Und es sind zwar nicht 118 verschiedene, aber teilweise wird tatsächlich exakt, werden wirklich sehr ähnliche Gadgets hergenommen, wie man sie vorher in Skyfall noch belächelt hat. Und das versteht man dann nicht so ganz. Es ist nicht mehr eine Hommage, sondern man merkt schon, dass man hier das aktiv wieder etabliert als etwas Gegebenes, dass Bond übernatürliche Spielzeuge bei sich hat. Klar gehört das irgendwo zu der Figur, aber Daniel Craigs Bond-Ära stand ein bisschen dafür, sich ein bisschen neu zu erfinden. Und jetzt geht man mit dem vierten Teil schon sehr stark auf die Wurzeln zurück. Auf eine Art und Weise, die nicht unbedingt förderlich ist. Also es nimmt eher die Spannung ein bisschen aus dem Film raus. Aber unterm Strich kann man auf jeden Fall sagen, dass Spectre kein schlechter Film ist. Es ist auf jeden Fall nicht der schlechteste Bond in Daniel Craigs Ära und bei weitem nicht der schlechteste Bond aller Zeiten. Also die meisten sind deutlich schwächer als dieser Film. Aber es ist natürlich eine gewisse Erwartungshaltung da, wenn man einen guten Regisseur wie Sam Mendes hat, der wirklich ein paar richtig starke Filme der letzten Jahre rausgebracht hat, wie American Beauty oder Road to Perdition oder Jarhead und ihm auch einen sehr guten James Bond abgeliefert hat und jetzt zurückkommt. Und ja, vielleicht hat man sich ein bisschen doch verhetzt hier und hat ein bisschen Sachen außer Acht gelassen, wo man nochmal drüber hätte gucken müssen. Aber unterm Strich bleibt auf jeden Fall ein opulenter Actionstreifen, der technisch großartig gemacht ist, ist gut besetzt, aber leider sind zu wenig Charaktermomente für eben zum Beispiel den Bösewicht da, was einfach ein bisschen schade ist, weil hier viel Potenzial da ist, was aber einfach verschenkt wird. Aber wenn man Bond gerne mag und gerne sieht, dann kann man jetzt hier auf jeden Fall nicht sagen, dass man es vollkommen bereuen wird, Spectre zu gucken. Wenn man Bond an sich schon nicht so mag, dann kann man sich Spectre natürlich auf jeden Fall auch entgehen lassen. Also er wird jetzt nicht neue Zuschauer finden, die vorher Bond nicht mochten, sondern hier geht man eher zu den Wurzeln zurück und holt ein bisschen die klassischen Fans von Bond mit ab. So viel zum neuen James Bond Spectre. Bis dahin zum nächsten Toffer auf Podcast.